Berg angeheizt. Lass uns kämpfen, wenn ich nicht sterben, als Erbe weiter vererben. Dem eigenen Blut in Ewigkeit. Es kommt die meine Seele, ein Blick vor die Tür. Und Rader voll und fest, dieses heilige Kriegsgeschwür. Nicht nur niemand Einhalt bietet, die Ursache ist bekannt. Die Auswirkung noch viel größer, als nur in diesem Land. Europa nicht nur ein Ort, unsere Wiege unser Ort, unsere Zukunft und Vergangenheit. Lass uns kämpfen, nötig sterben, als Erbe weiter vererben. Dem eigenen Blut in Ewigkeit. Es war nicht mehr als nur ein Traum, mehr als nur eine Idee. Über Jahrhunderte aufgebaut. Verteidiger brutal zum Abendland. Auf Griechen auf zum Kampf. Der Ruß, der weiß, was ihm blüht, wenn er nicht in diesem Kampf besiegt. Die Wehre steht bereit, im ganzen keltischer Unwachsamkeit. Samt Germanen, Helenen, Romanen, Europa ruft und neue Taten. Ich sing die Stimme der alten Tage in Zorn, Wut und Rage. Es geht um die bloße Existenz gegen Zerfall und Dekadenz. Wir stehen auf, wir stehen bereit, als Brüder mit gemeinsamen Feind. Einen Feind so stark wie je und je, doch es lebt jemand auf die alte Idee. Europa nicht nur ein Ort, unsere Wiege, unser Ort, unsere Zukunft und Vergangenheit. Lass uns kämpfen, nötig sterben, als Erbe weiter vererben.